Dr. Tran, Dr. Tran dabei an der Gitarre. Applaus für Dr. Tran. Hey. Ja, am Bass ist Hans Zuder. Hey. Am Schlagzeug Peter Koschke. Ja, also wir haben ja noch zwei Lieder. Habt ihr noch Lust? Oder? Schön wär's wieder am Sekt. Wir sind halt sorry. Sorry, dass wir hier waren. Wir kommen auch nie wieder. Also wir kommen, um zu bleiben. Scheiße, nur das Gestimme. Okay.